Schlachten, die seinerzeit die Germanen geschlagen haben, erwähnt. Auch eine wichtige Sache. Und damit komme ich jetzt zum heutigen Schlussvortrag. 2000 Jahre germanischer Freiheitskampf, die Varusschlacht. Die Varusschlacht ist etwas, was in die Diskussion gekommen ist, gerade in den letzten Jahren. Sehr lange war es darum still. Wir haben 1975 Jahrfeier, das war im Jahre 84, an den Externsteinen gemacht, in Horn. Horn bildet vom Grundriss her den Anschein, als ob dort ein ehemaliges Römerlager gewesen sei. Und es gibt eben die Auffassung, dass durchaus diese Schlacht im Teutoburger Wald in Horn an den Externsteinen stattgefunden hat. Dafür spricht eigentlich Folgendes. Es gibt eine römische Geschichtsschreiberversion, die sagen, die Germanen sind da so in das römische Lager reingekommen, haben da so getan, als ob sie was kaufen oder verkaufen wollten, und plötzlich sind sie über die Römer hergefallen. Wo, muss man sich vorstellen, hat Varus gelebt in seinen Sommerlagern? Wo haben die Römer recht gesprochen? Die sind natürlich nicht über die Dörfer gezogen, sondern sie sind dahin gegangen, wo die Germanen seinerzeit zusammenkamen. Und das war natürlich an den Externsteinen. Das war das Zentralheiligtum für drei benachbarte Stämme. Das heißt, wenn die Römer die Germanen erreichen wollten, dann mussten sie dahin, wo sie letztlich zu ihren Festlichkeiten zusammenkamen. Und diese Festlichkeiten waren dann natürlich auch immer ein Ort, wo man Waren ausgetauscht hat. Die Stämme waren ja durchaus nicht immer friedlich miteinander vereint, sondern sie standen ja auch gegeneinander. Aber im Heiligtum, da war dann Tinkfrieden, da hatten die Götter Frieden geboten. Und deswegen ist es so, dass letztlich an diesem Heiligtum vermutlich also das Varuslager gewesen ist. Spricht eine ganze Menge dafür. Und wenn jetzt diese eine Version richtig ist, dass die Germanen praktisch eingesickert sind in dieses Lager, dann war die Schlacht an den Externsteinen. Es gibt dann natürlich das berühmte Denkmal auch im Teutoburger Wald. Varusschlacht steht ja also auch im Teutoburger Wald, sei es gewesen. Aber die Hermannschlacht, das ist, besser man sagt Hermannschlacht, das ist klar. Aber Hermannschlacht, das ist eben auch so schwierig. Er hieß vermutlich gar nicht Hermann. Das Denkmal heißt Hermann, der Cherusker, aber und viele, viele, also auch Hermann Büskens natürlich, haben ihren Namen sicherlich danach bekommen, nach dem guten alten Varus-Bezwinger. Aber er hat vermutlich so gar nicht geheißen, und zwar deswegen nicht, weil in seiner Sippe alle mit S anfangen und mit Sieg anfangen. Und gab verschiedene. Ich habe so ein Buch in Arbeit über Ahnenverehrung, da ist dann also auch die germanische Namensgebung drin. Es gab verschiedene Formen und Traditionen der Namensgebung. Die einen waren also, dass der Anfangsbuchstaben immer derselbe war. Das hat natürlich mit den Runen zu tun, das ist klar, da war irgendein Runensinnbild dann drin, und dann fing das meinetwegen immer mit F an, jeder Name oder auch andere. Dann gab es also auch eine zweite Form, wo dann immer ein bestimmter Begriff auftauchte. Und in der Arminius-Sippe war es eben der Sieg-Begriff. Das heißt also Segest, Segimer. Diese ganzen, da war also der Siegbegriff drin, sodass sehr viel dafür spricht, dass er also einen Siegnamen hatte. Und das wiederum spricht dafür, dass Siegfried, der Drachentöter, dann also weiterlebt in der germanischen Mythologie und in der Sage des Mittelalters. Wobei der Drachen dann eben der römische Heerwurm wäre. Wir kennen ja den Begriff Heerwurm auch. Das heißt also ein Heer auf dem Marschzug, das windet sich praktisch durch die Täler, durch die Wälder. Die sind ja auf Autobahnen gerade marschiert, sondern das ging so in Schlängelzügen weg. Das konnte wie eine Schlange aussehen. Das heißt also Siegfried als derjenige, der den römischen Heerwurm getötet hat, lebt dann in der Sage weiter. Weil Tacitus eben berichtet, dass also natürlich überall in Germanien im Liede sein, in der Sage natürlich sein Andenken hochgehalten wird. Und es ist eigentlich schwer vorstellbar, trotz der Völkerwanderung und trotz der Hundenzüge und ähnlichen Dingen, die da durch die germanischen Wälder gegangen sind und die ganzen Schwierigkeiten, die wir da gehabt haben, dass das Andenken an diese gewaltige Schlacht verloren gegangen wäre und an die Römerkämpfe. Das heißt also, es spricht einiges dafür, dass er Siegfried geheißen hat, aber wir wissen es eben nicht genau. Wir kennen seinen römischen Namen. Armin Vielleicht hieß er auch Armin, das weiß man also auch nicht, denn Armin ist also an sich auch ein germanischer Name. Und Arminius wäre dann einfach nur das IUS angehängt. Sein Bruder wird Flavus genannt, der spricht wiederum dagegen, dass man für ihn einen germanischen Namen genannt hat und für seinen Bruder, also einfach nur Flavus heißt der Blonde, einen römischen Namen genommen hat. Also man weiß es nicht genau. Aber wie auch immer, Hermann, Siegfried, Armin, wir wissen, wer gemeint ist. Er hat damals den germanischen Widerstand organisiert, er hat damals den germanischen Widerstand aufgebracht und wir waren in einer Lage, ähnlich der heutigen Lage. Wo es auch so ist, dass viele verzweifelt waren, dass viele gesagt haben, es gibt da eine riesige große Weltmacht, das was heute die Amerikaner sind mit ihren überwältigenden Flottenstreitkräften, mit ihrer Luftmacht, mit ihrem Heer. Das war damals, zur damaligen Zeit war es das Römische Imperium, dass die gesamte damals bekannte und wirksame Welt, Amerika war ja noch nicht entdeckt, die ganze wirksame Welt umkreist hat. Der gesamte Mittelmeerbereich bis hin nach Ägypten, bis nach Nordafrika, Spanien, nach Großbritannien sind sie gekommen. All diese Gebiete waren von ihnen besetzt worden. Sie sind nach Syrien gekommen, sie sind bis in die Gebiete, die heute weit in die Türkei und darüber hinaus in die Turkvölker hineinreichen. Bis dahin sind sie gekommen, sie haben mit den Parthern gekämpft, sie haben mit den Skythen gekämpft. Das heißt also, hatten sich ausgedehnt in einem großen imperialistischen Zug über Jahrhunderte hinaus, über das gesamte damalige Mittelmeerbecken hinaus. Und nur, sie waren eben auch nach Großbritannien gekommen, aber nur bei den Germanen, da gab es dann den Widerstand. Die Kelten haben sie besetzt, romanisiert. Die Kelten haben ihre Sprache verloren, trotz des kleinen, berühmten kleinen Dorfes dort, was da am Atlantik lag und was dann also mittels Zaubertrank und Druiden es geschafft hat, den Römern also Widerstand zu leisten. Aber die haben ihre Sprache also auch nicht überliefern können. Das heißt also, Keltentum ist untergegangen. Die Kelten, die alten Kelten, sprechen heute einen romanisierten, latinisierten Dialekt. Und so wäre es natürlich genauso mit uns Germanen auch gewesen, wenn das römische Ziel immer weiter, wie das beim Imperialismus so ist, aufgegangen wäre. Sie hatten die Rheingrenze schon erreicht. Bis zum Rhein waren die Germanen unterworfen. Und auf ihrer Seite des Rheins, südlich oder westlich des Rheins, wie man das sehen will, dort waren Römerlager, Römerstädte angelegt worden. Wir kennen am Rhein die ganze Perle der Städte. Im freien Germanien, jenseits des Rheins, da wollte man eben die Herrschaft errichten. Und da ist Varus eben mit seinen Legionen gewesen. Und da war es so, dass sie also auch verschiedene Schlachten geschlagen haben, verschiedene Siegerungen hatten. Und eine ganze Reihe der germanischen Führer, das muss man sagen, die bestochen worden sind, denen man Geschenke gemacht hatte, die dann irgendwelche Ehrentitel auch bekommen hatten, die waren der Auffassung, wir können uns dagegen nicht wehren. Das geht gar nicht, das ist Wahnsinn. Das ist nur Blutvergießen, wir müssen uns arrangieren irgendwie mit den Römern und dass wir jetzt Steuern zahlen müssen, was der freie Germane nicht musste, nur Sklaven mussten Steuern zahlen, nur diejenigen, die abhängig waren, mussten Steuern zahlen, nur diejenigen, die also Hintersassen waren, mussten Steuern zahlen, freier Germane zahlte keine Steuern. Also wir müssen Steuern zahlen, wir müssen letztlich das römische Recht akzeptieren. Die Römer kamen dann also sofort auch mit ihren Rechtsgelehrten, haben da völlig volksfremdes Recht eingeführt. Alles das haben sie gesagt, naja gut, wir müssen uns halt arrangieren, es geht nicht anders. Und Armin hat das also anders gesehen. Ich gehe davon aus, dass er sogar reingegangen ist seinerzeit schon, nicht aus Abenteuerlust. Da schreibt Tacitus auch von vielen germanischen Jünglingen, dass sie sich immer da anheuern lassen, so quasi als Fremdenlegionäre, wo gerade mal Krieg war, um sich ein paar Meriten zu verdienen, um dann also auch entsprechende Einkünfte zu haben und dann nach Hause mit Wunden geschmückt und natürlich auch mit entsprechenden Goldstücken geschmückt wiederzukommen und dann also bei den Mädchen zu punkten. Aber das ist vermutlich bei ihm nicht der Grund gewesen, sondern er wollte einfach die römische Kriegstechnik studieren. Er wollte wissen, wie kämpfen die Römer, um sie nachher bekämpfen zu können. Das heißt, ein Feind, den ich durchschaut habe, ein Feind, wo ich weiß, wie er kämpft, was er für Tricks hat, was er für Kriegsmaschinen hat, wann er diese Kriegsmaschinen einsetzt, wie er sie einsetzt, wie auf dem Felde die Munipeln und die ganzen Legionen eingesetzt werden, die ganzen Einzelabteilungen einer Armee eingesetzt werden. Das wollte er studieren. Und das hat er gemacht, im Kampf nicht gegen Germanen, sondern gegen die Parther. Er ist also bei den Römern dabei gewesen, ist, hat sehr tapfer gekämpft dann also auch, hat Auszeichnungen erhalten, ist zum römischen Ritter geschlagen worden, also ein Ehrentitel, auch so wie Pour le Mérite oder ein Offizier der Ehrenlegion in Frankreich, so muss man das also sehen, also hohe Auszeichnungen bekommen, was zeigt, wie fähig und wie gut er da gekämpft hat. Und er hat dort eben die Römer letztlich studiert und wusste, was kann man machen, was kann man tun. Und er hat gesagt, sie sind zu schlagen. Und er hat geworben in anderen Stämmen, bei seinen Cheruskern und in anderen germanischen Stämmen auch, war er praktisch auf dem Werbezug für einen Aufstand gegen die Römer. Und wie das also so bei den Germanen immer so ist, da gibt es immer ein paar Verräter. Das war damals schon so und das ist heute immer noch so und das war im Zweiten Weltkrieg so und das war im Ersten Weltkrieg so, Marne-Schlacht. Also das ist also halt unser ewiges Erbübel, dass es immer bei uns irgendwelche gibt, die also meinen, nee, das ist so nicht richtig und wenn sie alleine nicht durchkommen, wenn sie sehen, der andere hat zu viel Erfolg, dann gehen sie zum Feind. Das ist so gewesen mit den ganzen Widerständlern, die also vor dem Zweiten Weltkrieg dann also gesehen haben, das deutsche Volk steht voll hinter Adolf Hitler. 90% bei den Wahlen und die Wahlen waren geheime Wahlen, haben also für die NSDAP gestimmt und das wollten sie nicht hinnehmen. Sie wollten einen Regierungswechsel und dann sind sie zum Feind rübergegangen. Kort und von Weizsäcker und Canaris und all diese Leute, Oster, haben konspiriert mit dem Feind und haben gesagt, pass mal auf, ihr müsst unbedingt unserem Volk, unserem deutschen Volk, unserem deutschen Reich, müsst ihr den Krieg erklären. Wenn ihr das nämlich macht, dann wird Hitler unbeliebt. Im Augenblick ist er noch beliebt, aber dann wird er unbeliebt und dann können wir einen Aufstand machen und dann werden wir Hitler beseitigen und dann seid ihr dem bösen Nationalsozialismus los und wir sind ihn auch los und dann wird Friede, Freude, Eierkuchen auf der ganzen Welt sein. Na gut, und die Briten haben das erst gar nicht so glauben wollen, aber nachdem dann sogar der Generalstabschef Beck das sagte, also die höchsten Spitzen, nachdem also im Auswärtigen Amt alle bis auf Ribbentrop letztlich, also die ganzen Führenden dort, ebenfalls konspiriert haben, nachdem der Chef der deutschen Abwehr, also des Geheimdienstes, ebenfalls bei den Verschwörern sagten, haben sie gesagt, naja gut, das muss ja wohl, wenn die ganze Armee dahinter steht, der Geheimdienst steht dahinter, das Auswärtige Amt steht dahinter, dann wird es ja wohl klappen. Und Chamberlain hat dann also in seinem Tagebuch vom 3. September geschrieben, 39, an dem Tag, als Großbritannien uns den Krieg erklärt hat, ich glaube nicht, dass Großbritannien diesen Krieg gewinnen kann. Ich bin aber überzeugt davon, dass es in Deutschland Unruhen geben wird und aus diesen Unruhen heraus das Reich zusammenbrechen wird. In anderen Worten, die Widerständler, die hier so hoch gepriesen werden, die haben letztlich verantwortet einen Weltkrieg, der also mit 60 Millionen Toten dann geendet hat, weil sie nämlich Großbritannien Hoffnung und Mut gemacht haben und sie geradezu aufgefordert haben, uns den Krieg zu erklären. Und so ähnlich wie das also 39 gewesen ist, so ähnlich ist es damals auch gewesen. Auch Sigest ist jemand gewesen, man sagt, er sei sein Schwiegervater, aber das war er nicht. Er war auch einer Stammesfürst, vermutlich weitläufig auch verwandt. Mit Armin so genau weiß man nicht. Der hatte also eine sehr hübsche Tochter, Thusnelda, und die liebte Armin und Armin liebte sie. Aber Sigest wollte das nicht. Der hatte irgendeinen anderen Stammesfürsten ausgeguckt und damals war das so, dass es zwar die Möglichkeit gab, dass sich ein Mädchen selbst verheiraten konnte, aber dann verlor es den Schutz der Sippe. Und die Sippe fand das also auch nun nicht sehr gut. Man konnte also selbst wählen, aber es gibt in so einem alten friesischen Recht, gibt es dann also noch so die Möglichkeiten, die es dann gibt. Das war so die sogenannte Raubehe, ich würde besser sagen Entführungsehe. Dann entführte also derjenige, der Bräutigam entführte praktisch die Braut. Und dann wurde sie drei Tage zu einem Richter gebracht, zum Asiger gebracht. Und nach drei Tagen wurde sie dann also auf ein Feld gestellt. Und dann stand auf der einen Seite ihr Bräutigam mit der Sippe und auf der anderen Seite stand dann ihr Vater mit der Sippe. Und dann stand sie da und dann musste sie praktisch sich entscheiden. wo sie hinging. Wenn sie jetzt also zum Bräutigam ging, verlor sie den Schutz ihrer Sippe. Wenn sie jetzt also zu ihrer Sippe zurückging, zum Vater zurückging, dann musste der Bräutigam diese Entführung büßen, als ob er sie totgeschlagen hätte. Das heißt, war also ein gewisses Risiko, aber Armin ist das Risiko eingegangen, hat Thusnelde also entführt. Der Vater war darüber also nicht gerade sehr erfreut und das mag einen Grund mitgespielt haben dafür, dass er dann also zu Varus gegangen ist und gesagt hat, Varus, hier wird also ein Plan gegen dich ausgeheckt. Der böse Armin, der böse Siegfried, der ist also dabei, hier gegen dich einen Plan zu schmieden, der will einen Aufstand machen, der will die römischen Heere überfallen und ich empfehle dir, dass du den sofort festnimmst. Und da hatte Varus natürlich seine Bedenken, jetzt einen Fürsten, einen germanischen Fürsten einfach so festzunehmen. Das könnte zu erheblichen diplomatischen Verwicklungen, würde man heute sagen, führen, wenn sich dann herausstellen sollte, dass es nicht stimmt. Und Varus war misstrauisch, weil er sagte, ja, Siegest, ich weiß ja, da gibt es da Konflikte in der Familie bei euch, ne, und so. Und dir passt es nicht, dass du schnell da mit dem Siegfried da zusammenhaust. Und das ist also eine Sache, die, ich habe so den Eindruck, du schwärzt ihn hier nur an, damit ich also den ungeliebten Schwiegersohn aus dem Weg räume. Ja? Also Varus war misstrauisch, dann hat Siegest gesagt, ja, wir können ja Folgendes machen, also du nimmst mich auch gefangen. Also ein absolutes Unding für einen freien germanischen Fürsten, schon eine Entwürdigung allen Ranges. Du nimmst mich gefangen und Siegfried gefangen und dann stellen wir also nach einer Weile fest, wie es dann gewesen ist, ob meine Meinung richtig ist. Du machst dann eine Untersuchung, ob da also nun Aufstand geplant war oder nicht. Na gut, Varus hat gesagt, nee, das mache ich nicht, das ist mir zu heiß und ich glaube nicht, dass da also so viel dran ist. Wenn er es geglaubt hätte, wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So war es so, dass Armin, also auch, der wurde befragt von Varus, ne? Dann sagt er, das ist alles Quatsch, das ist der Alte, der hier wegen seiner Tochter sauer ist. Ne? Also und na gut, Varus hat ihm geglaubt, die Vorbereitung gediehen, er kriegte mehrere Stämme zusammen. Und dann ist die Frage, wie lief diese Schlacht ab? Ich habe eine Version schon geschildert, dass die Römer also in ihrem Lager überfallen wurden, wo sie eben zwar irgendwo ihre Waffen hängen hatten, aber eben nicht geordnet kämpfen konnten. Es gibt eine weitere Version, das ist jetzt diejenige, die also auch berichtet wird, dass in einer dreitägigen Schlacht auf dem Marsch letztlich die römischen Legionen vernichtet worden sind. Zwischenzeitlich haben sie immer wieder so kleinere Lager gemacht. Dafür spricht, dass das in Kalkriese gewesen ist, wo jetzt ja auch ein großes Museum gebaut worden ist, wo auch die Ausgrabungen sind. Spricht eine ganze Menge für Kalkriese. Andererseits muss man sagen, dass die Archäologen dort natürlich ein großes Interesse daran haben, dass es also auch in Kalkriese gewesen sein muss. Also es wird gemunkelt, dass da also auch Münzen gefunden seien, die nach dem Jahre 9 verloren worden sind. Es sind da allerlei Funde gemacht worden und ist die Frage, wenn man da also nun Funde findet, die also die Römer, die prägten ihre Münzen immer irgendein Datum ein, die also dann nach dem Jahr 9 sind, dann könnte man sagen, ja, das ist also eigentlich, kann das nicht sein. Gut, 2016 könnte es noch sein, dass dann also dort Münzen gefunden wurden, weil Germanicus die Schlachtstätte aufgesucht hat, um die römischen Knochen, die da noch rumlagen, zu begraben. Und da können natürlich auch römische Soldaten was verloren haben, wäre aber unwahrscheinlich, weil da eben keine Kämpfe stattgefunden haben. In einem Kampf und wenn jemand totgeschlagen wird und wenn da also irgendetwas verschüttet wird, dann geht schon mal was verloren. Man hat dort also eine Silbermaske gefunden, immerhin. Die trugen nur ganz hohe Offiziere des römischen Heeres, die schützten damit ihr Gesicht und das war also aus Silber gemacht worden. Das ist irgendwo verschüttet worden, mitten im Kampf natürlich, sonst hätte man das als Beute mitgenommen. Der Germane, der den erschlagen hat, hätte sich natürlich diese Maske unter den Nagel gerissen und dann wäre das entweder den Göttern geweiht worden oder man hätte das eingeschmolzen und daraus irgendwelche Schmuckstücke gemacht, sich selbst geschützt, also das haben sie im Kampfe nicht, das war unmännlich. Normalerweise kämpfte man mit nacktem Oberkörper, so ähnlich wie die Kelten das also auch gemacht haben, also jetzt so schwere Rüstung anzulegen. Das galt als feige, das hat man nicht gemacht. Also man hätte sich so eine Maske nicht aufgesetzt im Kampf. Aber diese Maske ist gefunden worden und das bedeutet, dass dort eben also auch ein bedeutsamer Kampf war und es sind etliche andere Sachen auch gefunden worden, Maultier und römisches Maultier und ähnliche Sachen. Für Kalkriese spricht einfach Folgendes, dass bei strategischer Überlegung das ein idealer Platz gewesen ist. Es wird erwähnt eben auch in den römischen Quellen, dass Armin gesagt hat, da unten an der Nordsee, da gibt es einen Stamm, der hat Aufstand gemacht. Der will die römische Herrschaft nicht mehr akzeptieren. Das geht also nicht. Die wollen dort nicht, die wollen dort also die Steuern nicht mehr bezahlen und. Und Varus wollte eigentlich ins Winterlager marschieren und hat da gesagt, naja, gut, machen wir einen kleinen Abstecher an die Nordsee. Züchtigen die dann mal eben und zeigen denen, was also die römische Macht ist. Und anschließend marschieren wir dann ins Winterlager. Und auf dem Weg dahin, da mussten sie eben, wer in Kalkriese war, der weiß das, dass es heute etwas anders aussieht. Da war auf der einen Seite ein Sumpf, da war also ein Moor. Und dann war ein ansteigendes Hügelgelände dort, bewaldet sicherlich. Und in diesem Hügelgelände gab es also Wälle. Das heißt also, da sind offensichtlich Wälle aufgeworfen worden. Normalerweise hätten solche Wälle dort überhaupt keinen Sinn gehabt. Warum soll man da? Also das waren keine Wälle, die jetzt nur also irgendwo steigendes Wasser abhalten sollten. Dazwischen waren dann auch immer wieder praktisch Durchgänge, sodass man sich dort schützen konnte. Man konnte dagegen dazwischen aber auch vordrängen gegen diesen Weg. Das heißt, das waren offensichtlich Schanzungen, die die Personen, die dahinter standen, schützen sollten. Und die Römer, so muss man sich das vorstellen, sind praktisch in diesen Trichter, das ist wie ein Trichter hineinmarschiert und dann konnten sie sich nicht entfalten. Ein römisches Heer auf dem freien Schlachtfeld, auf einem Feld, auf einem Acker zu bekämpfen, wäre enorm schwierig gewesen. Man hat es geschafft. Wir haben hier schon eine Diskussion gehabt mit Harry Radegeist, der gesagt hat, also die haben das gemacht, natürlich haben sie es gemacht. Die Kimmern und Teutonen haben also auch die Römer in offener Feldschlacht geschlagen. In Norea ist das also so gewesen. Sie sind überfallen worden, wobei es allerdings so ist, dass man nicht genau weiß. Das war also ein Überfall, also keine aufgestellte Schlachtordnung. Da haben sie aber einfach die Römer dann in die Wälder gejagt und die sind dann nur durch ein Gewitter gerettet worden, weil dann also die Germanen das als Vorzeichen gesehen haben, naja gut, nun sollen wir den Kampf abbrechen, Donau, der wettert da oben ein bisschen rum, lassen wir es mal. Also ich hätte das anders interpretiert, ich hätte gesagt, jetzt hauen wir sie richtig, aber man hat damals, also die Römer sind nur dadurch gerettet worden, mit einigen Divisionen noch, sonst hätten sie viel mehr verloren, wenn es da ist. Das heißt, man konnte, die Germanen konnten auf offener Feldschlacht die Römer schlagen, aber es war natürlich enorm schwierig, vor allen Dingen, nachdem sie den Schrecken verloren haben. Bei den Kimmern und Teutonen war es zunächst mal so, die waren einfach einen Kopf größer als die kleinen Römer. Und dann kamen da plötzlich so Riesen an. Wir kennen ja also auch aus unseren Sagen diese ganzen Riesengeschichten. Und dann stellt man sich mal vor, da kommen so gewaltige Bären an und hauen die einfach mit ihrer Keule, hauen sie da gleich zwei, drei zusammen oder so. Also das ist so eine Vorstellung gewesen, die haben einfach Angst gehabt. Und wenn man Angst hat, dann kämpft man nicht so gut und dann vergisst man auch die Disziplin. Das ist also auch so ein Punkt gewesen, wo die Römer dann einfach letztlich durch die Kimmern und Teutonen schrecken, überall wo sie hinzogen, schlugen sie, sie schlugen die Gallier, sie schlugen ein römisches Heer nach dem anderen. Und dann hat es Marius geschafft, die hätten also schon nach Italien einmarschieren können, hätten Rom erobern können, aber dann sind sie doch in Gallien rumgezogen. Dann haben sich dummerweise auch getrennt, die Kimmern und die Teutonen, sodass sie getrennt marschierten und dann also getrennt geschlagen wurden. Aber sie haben also einen großen Fehler dann auch gemacht. Sie haben also auf die Fairness der Römer gesetzt. Bei germanischen Auseinandersetzungen oder Kämpfen war es so, das war so ähnlich wie beim, man kann sich das im Western vorstellen, wenn da ein Zweikampf ist oder so, da stellt man sich auf die Straße und da geht man aufeinander zu und irgendwann ziehen sie beide. Ne? Das so ungefähr ist es. Das heißt also, es gibt bestimmte Regeln, wie das abläuft. Und bei Kämpfen zwischen Germanenstämmen war es auch Regeln. Man machte das Schlachtfeld aus, man machte also auch aus, wann man kämpfte, man machte auch aus, wer auf welcher Seite stand. Also alles das wurde vorher ausgemacht. Und das, die Kimmern und Teutonen, die fühlten sich also so stark, dass sie Marius dann gesagt haben, naja, du kannst das Schlachtfeld wählen. Ne? Also wir wollen ja was von dir, also kannst du das Schlachtfeld wählen. Also das war einfach zu viel Fairness. Der hat dann das Schlachtfeld so gewählt, dass die gegen Staub und Sonne kämpfen mussten. Das heißt also, sie mussten gegen die Sonne sehen. Das heißt, sie konnten also überhaupt nicht sehen, was von denen kam. Das heißt, wenn da so ein Pilum, so ein Eisenspeer geworfen wurde, konnte man dem gar nicht auswerfen, weil der aus der Sonne kam. Und sie standen also auch strategisch ungünstig. Sie mussten von unten nach oben kämpfen. Also höchst ungünstige Sache. Das war das eine. Das zweite war, dass er seine Truppen und die Germanen, die zogen da längs, dass er seine Truppen dann also dann im Lager hatte. Und dann hat er gesagt, so jetzt guckt euch die mal an, verkriecht euch hier nicht hinter den Wällen, sondern guckt euch die mal an. Das sind auch nur Menschen wie du und ich, sind vielleicht ein bisschen größer, aber guckt euch mal an, die haben gar keine, die haben teilweise ja nicht mal Schwerter, die allermeisten hatten keine Schwerter, die haben ja also nur so einen Spieß. Und der hat vorne noch nicht mehr teilweise Eisen dran, der ist also nur gehärtet. Und dann guckt euch mal eure Rüstung an und da könnt ihr ruhig einen Kopf kleiner sein oder so. Die piekst ihr so auf mit euren Schwertern und dann guckt mal hier mit euren schönen Eisenspeeren, die ihr hier auf 50 Meter werfen könnt. Ne, bevor die rankommen, da haben die so ein Ding schon im Bauch. Guckt euch mal ihre dünnen Schilde an, da geht das durch wie Butter, ging auch durch wie Butter. Die waren nämlich nur gegen Pfeile gedacht, nicht gegen Eisenspeere. Das heißt also, die Germanen sind schlagbar. Er hat ihnen also Selbstbewusstsein gegeben und mit diesem Selbstbewusstsein haben sie die dann geschlagen, die Kimmern und Teutonen. Und damit war der Germanenschrecken gebrochen. Das hat sich natürlich in Rom und in den Geschichtsschreibern weiter verpflanzt. Also zu Armins Zeiten war es so, dass die Römer nicht mehr so die große Angst vor den Germanen hatten. Es waren zwar gefährliche Gegner, das war klar, sie waren nicht ganz einfach, aber sie waren zu schlagen, das hatte Mario schon gezeigt. Und deswegen musste er nach meiner Meinung zunächst mal einen großen Sieg auch den Germanen letztlich verschaffen. Einen Sieg, der nicht mit unendlichen Opfern erkauft war, um jetzt also den Germanen zu zeigen, die Römer sind zu schlagen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Kalkriese oder ein vergleichbarer Ort eben der Ort der entsprechenden Schlacht gewesen ist. 3 Tage soll sie gedauert haben. Es gibt ein schönes Lied darüber, als die Römer frech geworden. Habe ich zum Leidwesen meines Lateinlehrers dann also immer mit Begeisterung auf Klassenausflügen gesungen, weil die Römer da so schön verächtlich gemacht wurden. Das war also, da soll er also dann in den Sumpf geraten sein und einen Strumpf verloren haben. Das ist auch alles überliefert. Das ist auch überliefert, dass er dann also nicht Selbstmord gemacht hat, sondern einen Untergebenen aufgefordert hat, ihn also zu durchbohren, sodass er dann also nicht in die Hand der Feinde fallen wurde. Ein paar sind gefangen worden, aber auch die sind nicht mittels Lösegeld, wie das also heute bei den Piraten passiert, dann nach Rom ausgeliefert worden, sondern man hatte offensichtlich vorher den Göttern versprochen, alles das, was wir finden, das wird geopfert. Und das gesamte römische Heer, also die sie gefangen gemacht haben, die sind dann also auch geopfert worden, sind auch getötet worden und die Beute, da weiß man nicht genau, was damit gemacht worden ist. Ein Teil dieser Beute wird möglicherweise vergraben worden sein. Silberschatz von Hildesheim, da sagen einige, da sei das Tafelsilber von Varus gewesen, man weiß es nicht. Es gibt eben auch unendlich viele andere Auffassungen, wo diese Schlacht stattgefunden haben kann. Ich glaube, es gibt insgesamt um die 270, aber lege mich darauf nicht fest, Orte, wo die Varusschlacht gewesen sein soll. Und die einen sind weniger wahrscheinlich, die anderen sind mehr wahrscheinlich. Dass jedenfalls hier in Kalkriese eine große Schlacht aus diesen Germanenkriegen, die bis zum Jahr 16 gedauert haben und dann mit der Niederlage von Germanicus geendet hatten, wobei dann endgültig dann die Freiheit gegeben war, das ist klar. Tacitus hat über Armin berichtet, dass er die eine oder andere Schlacht verloren hat, aber den Krieg insgesamt gewonnen hat. Die Römer haben es aufgegeben, Germanien zu romanisieren. Sie sind an die Rheingrenze zurückgegangen, sie haben die befestigt, sie haben das freie Germanien letztlich unter sich gelassen, wobei sie das dann damit bemäntelt hatten. Also wir brauchen das auch gar nicht zu beachten und auch nicht zu besiedeln und auch nicht zu beherrschen. Wenn man die unter sich lässt, dann bekriegen sie sich so untereinander, dass wir dann gar keine Schwierigkeiten haben. Haben sie zum Teil auch gemacht, um Salzquellen, um alles Mögliche. Schreibt Tacitus dann also auch mit Freude, dass sich da die Thüringer mit den Franken und mit den Alemannen und mit den Sachsen gekloppt haben. Aber letztendlich war das nur eine Bemäntelung der eigenen Niederlage. Man war nicht mehr in der Lage, das freie Germanien zu erobern. Und das letztlich ist die große Tat eines Mannes und seiner Mitstreiter, eben Armin. 2000 Jahre ist die Schlacht her. Und deswegen ist das sicherlich das größte Ereignis geschichtlicher Art, was in diesem Jahr zu feiern ist. Im Herbst werden wir dazu sicherlich noch mehr hören in einem Vortrag bei der Artgemeinschaft. Das soll dann nochmal vertieft werden, diese ganze Sache. Mein Thema lautet aber 2000 Jahre germanischer Freiheitskampf. Es war damit ja nicht zu Ende, es ging ja weiter. Wir haben Schwierigkeiten ohne Ende gehabt in unserem ganzen Leben, im Völkerleben, in unserem ganzen Volksleben. Mussten wir kämpfen, mussten wir uns mit anderen auseinandersetzen. Die nächste große Gefahr, das waren die Hunnen, die ankamen, die auf den katalanischen Feldern dann entscheidend geschlagen wurden, die aber vorher also die Goten und alle möglichen überlegen machten, sondern das war einfach ihre Angriffstaktik. Sie hatten Bogen, die auf 300 Meter Entfernung schießen konnten, eben Reflexbögen, die zusammengeleimt waren, die also miteinander verboten waren. Die Germanen hatten einen Langbogen, der auf 80 Meter noch durchschlagende Wirkung hatte, aber eben nur auf 80 Meter. Und was machten die Hunnen? Die ritten auf 300 Meter an ein germanisches Heer heran. Dann schossen sie einen riesen Pfeilsegen ab. Da sind dann also zigtausende von Pfeilen runtergekommen. Da kam dann, und zwar gleichzeitig, da kam dann natürlich ein richtiger Pfeilregen. Und da kann man natürlich so sein Rundschild kann man da hinhalten. Und dann kann man hoffen, dass einen irgendwas nicht trifft, aber irgendwo kommt dann doch immer ein Pfeil durch. Und diejenigen, die dann geschwächt waren durch diese Pfeile, die wurden dann nachher im Nahkampf niedergemacht, von den Pferden herab mit ihren Krummsäbeln. So haben die Hunnen gesiegt. Nicht im Kampf Mann gegen Mann, da hätten sie Schwertkampf Mann gegen Mann, da hätten sie keine Chance gehabt, aber indem sie eben sehr beweglich waren, so wie die Panzerverbände letztlich die Infanterie im letzten Weltkrieg zerschlagen hat, so muss man sich vorstellen, waren es also die hunnischen Reiterheere, die hier die germanischen Heere, die vorher überall gesiegt hatten, die Goten, Westgoten, Ostgoten, vor sich hergetrieben haben, einfach aus dieser Sache raus. Und die mussten dann mit den Hunnen mitkämpfen, sodass also Westgoten gegen Ostgoten standen auf den katalanischen Feldern und dort gekämpft haben. Es war also schwierig, man wird sicherlich davon ausgehen können, dass dann teilweise germanische Teile übergegangen sind von den Hunnen, also auf die germanische Seite, das ist also auch klar, aber es war insgesamt eine sehr blutige, verlustreiche Schlacht. Dann ging es weiter, natürlich untereinander, muss man sagen, dadurch, dass die Franken das katholische Christentum annahmen und dann also aus dieser Auffassung heraus erstmal die Arianer und dann aber auch die Heiden, die Sachsen, bekriegt hatten. Karl, der sogenannte Große, ich sage mal der große Sachsenmörder, der hat sich ja geschworen, die Sachsen entweder zu Christen zu machen oder aber auszurotten. Das heißt da richtig Extinctus in der Quelle. Und das ist nicht eine sächsische Quelle, sondern das ist eine Quelle seines Hofschreibers Einhard. Also insofern kann man sagen, dass das also auch verbindlich ist. Es ging damals um einen Religionskrieg, etwas für die Germanen völlig Befremdliches. Man wollte die Religion anderer Völker nicht beeinflussen. Das war ihm völlig egal, ob die nun an Thor glaubten oder an Jupiter oder an Buddha oder was auch immer. Das war den Germanen völlig gleichgültig. So wie das Friedrich der Große noch gesagt hat, jeder soll mit einer lässigen Form, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Das war die germanische Auffassung. Diese Auffassung haben sie immer gehabt. Also es wäre ihnen völlig fremd gewesen, irgendeinem anderen seinen Glauben aufzuzwingen. Und Olaf Tryggvason hat seinen Kopf verloren, weil er Sigrid Storra da praktisch letztlich heiraten wollte. Das war die schwedische Königin. Und da ist es so, dass er dorthin kam und dann von ihr verlangt hatte, er sei ja nun Christ und sie müsse jetzt also auch Christin werden. Und dann sagt sie, das ist vornehme nordische Art, dann sagt sie zu ihm, also ich respektiere deinen Glauben, aber du mögest meinen Glauben respektieren. Und daraufhin hat er seinen Handschuh genommen, ihr durchs Gesicht geschlagen und hat gesagt, du alte Hexe. Und das hat ihn den Kopf gekostet. Denn Sigrid Storra da, die war recht hübsch und die hat sich dann also ausgesehen, wo gibt es also einen starken König, der in der Lage ist, Olaf Tryggvason kurz zu machen. Und dann hat sie, ich meine, den Dänenkönig geheiratet. Und dann haben das Schwedische und das Dänische hier zusammen Olaf Tryggvason in einer großen Seeschlacht geschlagen und Olaf Tryggvason ist da also von seinem Wikingerboot ins Meer gekippt und geschlagen worden. Das heißt also, sie hat dann ihre Rache vollzogen. Das war ungermanisch, was Olaf da gemacht hat. Das heißt also, der Fanatismus ist hier durch die Kirche in ihn reingebracht worden. Normal wäre das gewesen, was eben die Germanen immer gesagt haben, ich respektiere deinen Glauben, respektiere meinen Glauben. Aber das Christentum wollte das nicht. Das Christentum war immer Angreifer. Das Christentum hat den anderen Glauben nicht geduldet, war intolerant. Und so hat es dann diese entsetzlichen Religionskriege gegeben. Es hat den 30-jährigen Krieg gegeben. Vorher gab es dann noch die Ungarn-Gefahr, dass die Ungarn also eine große Gefahr gebildet haben. Es gab die Türken-Gefahr. Zwischendurch, wie gesagt, den 30-jährigen Krieg, der unser Volk auf ein Drittel zusammengekürzt hat. Von 18 Millionen sind dann also nur noch 6 Millionen übergeblieben. Das ist also ein enormer Aderlass gewesen. Wir waren das größte Volk Europas. Wir säßen heute vermutlich bis Kiew als Deutsche, ganz einfach nur aufgrund der Ausdehnung, während viele Gebiete Deutschlands so viel an Einwohnern verloren haben, dass Dörfer, die es damals gegeben hat, vor dem 30-jährigen Krieg, dann heute noch Wüstungen sind. Da weiß man, da gab es mal ein Dorf, aber das ist heute Wald. Da lebt keiner mehr. So großen Aderlass hat das gegeben, dass die Heere da immer wieder über die 30 Jahre lang über Deutschland durchgegangen sind. Das ist also der Punkt gewesen. Dann haben wir die Türken gehabt, wovon der Türke Öger mit seinen Öger-Tours, der immer so die Türkei-Fliege macht und der für die SPD im Europaparlament sitzt, hat gesagt, was Sultan Süleyman 1683 vor Wien nicht geschafft hat, das schaffen heute die starken türkischen Männer und die gebärtüchtigen türkischen Frauen eben durch Geburtensieg. Das hat er nicht gesagt, aber so ist es. Also das heißt, die haben 4 Kinder, die Deutschen haben durchschnittlich 1,3 Kinder und die anderen Westeuropäer eben auch. Und das bedeutet, dass einfach durch einen reinen Geburtensieg, dadurch, dass eben die Zahl der Kinder der einen Gruppe immer größer sind als die der anderen Gruppe, einfach sich deren Anteil immer größer verstärkt und sich dadurch ausdehnen. Nicht durch Krieg, sondern einfach durch Geburten. Und da ja unsere in Anführungsstrichen Regierung gesagt hat, wir als Deutsche führen das Blutsprinzip nicht mehr fort, sondern wir machen jetzt das französische Prinzip. Wer in Deutschland geboren wird, kann als Deutscher sich eintragen lassen. Das heißt, wenn ein nigerianisches Ehepaar hierher kommt und bringt hier ein Kind zur Welt, dann wird das Kind als Deutsches angemeldet und dann können wir die Nigerianer, selbst wenn sie also Drogenschmuggler sind und selbst wenn sie Asylschwindler sind, können wir sie nicht mehr abschieben. Warum? Ihr Kind ist ja Deutscher. Und das Kind hat natürlich ein Anrecht darauf, dass seine Eltern da sind. Und das bedeutet dann also, dass die dann also hier bleiben. Es ist also geradezu ein Anreiz geschaffen worden, genauso wie durch das Kindergeld für Ausländer, dass die Ausländer 4 Kinder bekommen. Denn also das Kindergeld reicht für die Deutschen angesichts des Lebensstandards, den die haben und der Ansprüche, die sie auch an die Wohnung stellen, überhaupt nicht aus. Für die Türken ist das aber ein Anreiz, eben möglichst 4 Kinder zu kriegen. Und wenn man denen kein Kindergeld zahlen würde, dann würden sie sicherlich sehr viel weniger Kinder bekommen. Das ist also auch klar. Das heißt, man macht alles, damit die möglichst 4 Kinder bekommen. Und man macht also möglichst wenig, damit die Deutschen Kinder bekommen. Da wird also immer noch behindert und da wird dieses und jenes gemacht. Es ist richtig so, man muss es ganz klar sagen, wir sind beherrscht von Deutschfeinden. Das muss man ganz klar sagen. Das ist nicht nur Dummheit, das ist nicht nur Unfähigkeit, das sind Deutschfeinde. Und die Merkel spricht auch nicht mehr von wir Deutschen oder die Deutschen oder sonst was. Sie spricht von den Menschen in unserem Lande. Die Menschen in unserem Lande. Das heißt also, das ist eben Konglomerat, das ist eine gewisse Bevölkerung, das sind nicht die Deutschen. Man wollte ja schon mal im Reichstag das ausmeißeln dem deutschen Volke und ersetzen durch die Bevölkerung in Deutschland. Und jetzt hat man das aber, weil man das aus Denkmalschutzgründen nicht machen konnte, hat man dann in den Fußboden da also ganz groß eingetragen der deutschen Bevölkerung oder der Bevölkerung in Deutschland. Also jedenfalls, man hat das deutsche Volk, das will man nicht mehr. Sehr schön, das deutsche Volk ist oben und man trampelt also auf dieser Bevölkerung herum. Also insofern finde ich die Symbolik sehr schön. Also es ist immerhin besser, als wenn es da oben hingekommen wäre, das muss ich auch sagen. Aber es zeigt, was diese Regierung für Absichten hat. Die haben den Deutschfeindlichkeit verinnerlicht, das muss man sich mal klar machen. Die sind immer mit diesen Schuldkomplexen aufgewachsen. Und wenn man also die Merkel fragt, was eben nun die Identität der Deutschen ausmacht, dann ist ihr nichts anderes eingefallen, nicht etwa jetzt die Hermannschlacht oder so. Ne? Das ist also nicht der Fall und auch nicht Goethe und Weimar und Schiller und Klopstock und die deutsche Musik und Bach und Beethoven und all das. Nein, nein. Das fällt ihr nicht ein. Die deutsche Identität macht der Holocaust aus. Das ist ihre Antwort darauf, was uns zur Nation macht, der Holocaust. Ja, und wenn ich also einen Negativbegriff letztlich als Nationsbegriff habe, dann will ich natürlich möglichst aus dieser Nation raus. Und deswegen sagt die Merkel auch, wir wollen nie wieder einen Sonderweg und keiner widerspricht ihr, weil alle der Meinung sind, wir dürfen keinen deutschen Sonderweg machen. Sie sollen eingeschmolzen werden in einen europäischen Einheitsbrei und dann irgendwann mal in einen Welteinheitsbrei. Das ist das Ziel der Völkervernichter schon immer gewesen. Das ist das Ziel von Hutten gewesen, der gesagt hat, 1943, der gesagt hat, die Deutschen sind eine aggressive Rasse. Man muss dafür sorgen, dass sie also zerkreuzt werden. Und man muss also möglichst viele deutsche Männer in Kriegsgefangenenlagern behalten. Das hat man dann ja auch nach 1945 gemacht, beziehungsweise krepieren lassen. Das hat Eisenhower gemacht. Und man muss dann sehen, dass viele fremde Männer hereinkommen, damit sich dann die Deutschen zerkreuzen. So, das ist also das Ziel gewesen, was die Alliierten Sieger hatten. Und das ist das Ziel, was übernommen worden ist von den herrschenden Parteien hier. Das muss man ganz klar sehen. Das ist nicht ein Zufall, dass es immer mehr Ausländer gibt. Und es ist kein Zufall, dass die Grenzen aufgemacht worden sind. Und da jeder jetzt reinkommen kann und irgendein Flüchtling, der dann in Italien anlandet, auf irgendeiner Insel oder was, dann eine kleine Fahrkarte bekommt vom italienischen Staat. Die haben 226 Asylbewerber aufgenommen im Jahr. Die anderen werden weitergeschickt. Die kriegen eine Fahrkarte und dann fahren sie mit dem Zug durch, entweder nach Österreich oder nach Deutschland, nach München, und da steigen sie aus, dann kriegen sie Asyl, weil denen in Italien klargemacht wird, bei uns kriegt ihr ganz, ganz wenig, da könnt ihr nur so am Hungertuge nagen, aber in Deutschland, da gibt es das richtig schöne Geld. Da müsst ihr hin, das ist also das Dorado für euch. Ja, und wir machen das einfach mit, Schengener Abkommen, Grenzen auf, alles rein. Das heißt, der Plan der Deutschzerstörer, der Zerstörer unseres Volkes, der wird umgesetzt. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und jetzt ist einfach die Frage, was passiert. Wir haben immer diesen Widerstand im Volke untergründig gehabt. Das Volk wollte nie die Ausländer. Der Instinkt ist also richtig. Man hat also damals, als die sogenannten Gastarbeiter reinkamen, hat man Umfragen gemacht, waren immer 2/3 der Deutschen der Meinung, wir arbeiten eine Stunde mehr dafür, dass die überflüssig sind. Man wollte sie hier nicht haben. Man hatte irgendwo das Gefühl, das kann Probleme geben. Wir haben einen richtigen Instinkt gehabt, unser Volk. Das kann Probleme geben und man sieht ja auch die Probleme in Jugoslawien, dieser Vielvölkerstaaten oder im Libanon oder wo auch immer, wo es immer wieder diese Auseinandersetzung gibt. Jetzt also in Palästina auch mit 2 verschiedenen Volksstämmen, den Juden und den Arabern. Es gibt immer überall Probleme, wenn sie zusammen sind. Es kann mal gut gehen. Es geht manchmal auch eine gewisse Zeit gut. Also auch in Jugoslawien ist eine gewisse Zeit gut gegangen, unter ganz besonderen Bedingungen. Auch im Irak ist unter gewisser Zeit gut gegangen, unter bestimmten Bedingungen, meist eben diktatorischer Art. Das heißt also, Saddam Hussein hat eben einfach durch diktatorische Art und Weise diese Volksteile, die Kurden und die Schiiten und die Sunniten, hat er da dann also unter einer Fuchtel gehabt und dann war es da friedlich. Und so wie das nicht mehr da ist, so wie es demokratische Verhältnisse gibt, dann sagt da jeder, ja, wir wollen jetzt unseren Kram selbst machen und wir möchten uns abgrenzen und dann lebt man durcheinander und dann gibt es da Schwierigkeiten, das eine Viertel gehört dazu, das andere Viertel gehört dazu und in der einen Straße, da sind die einen dazu und die anderen dazu und dann bekämpfen sie sich, weil die einen die Straße haben wollen und die anderen wollen die Straße auch haben. Das ist so das Problem von Vielvölkerstaaten. Es hat in der ganzen Weltgeschichte nur einmal geklappt und das ist in der Schweiz. Das sind aber auch ganz besondere Umstände. Die Schweizer sind eben ein Gebirgsvolk. Sie sitzen also im Gebirge und im einen Tal sitzen dann eben meinetwegen die Französisch Sprechenden, im anderen Tal sitzen die Deutsch Sprechenden, im dritten Tal sitzen die Italienisch Sprechenden und im vierten Tal sitzen die Ladinisch Sprechenden. Das heißt also, man geht sich nicht gegenseitig auf den Geist, man hat abgegrenzte Gebiete und man hat außerdem ringsherum sehr große Völker, die Franzosen und die Deutschen, wo es dann eben so ist, dass man sagt, ja gut, also wenn wir uns hier nicht einig sind, dann werden wir von denen geschluckt. Die Deutsch-Schweizer sind natürlich vom Volk her also auch Deutsche, einige führende Schweizer Dichter und also auch der eine oder andere Politiker haben das also auch so gesehen, dass sie eben nur ein Stamm sind, ein deutscher Volksstamm, Alemannen, sie gehören zu den Alemannen. Gottfried Keller, der hat also immer vom Reich gesungen und das Reich erstrebt. Das Deutsche Reich und meint, dazu gehören wir Schweizer auch dazu. Aber die Mehrheit der Schweizer, die haben sich da ganz gut eingerichtet mit ihrer Steueroase und dem Zustrom von auswärtigem Kapital. Und die möchten sicherlich also nicht in ein bußgeschwängertes Deutschland hineinkommen. Man kann ihnen das eigentlich auch nicht verdenken. Also auch wenn heute Österreicher sagen, nee, wir wollen eigentlich nicht mit der Bundesrepublik vereinigt werden, kann ich das also auch einem Österreicher nicht verargen, muss ich sagen. Also jetzt schon wieder, ich habe wieder gehört, jetzt sollen wieder die Renten aufgestockt werden für irgendwelche Osteuropa-Juden, die in Konzentrationslagern gesessen haben und. Es wird immer mehr gezahlt und gezahlt und gezahlt. Also Adenauer hat seinerzeit mal ein Abkommen gemacht mit den Anfang der 50er Jahre mit dem Weltjudenkongress, dass eine Zahlung von 3,5 Milliarden Mark, das war damals eine irrsinnige Summe, geleistet wird. Und da haben die damals gesagt, wir hatten nur mit 300 Millionen gerechnet. Das war so viel mehr, als wir überhaupt gedacht hatten oder sowas. Aber in dem Vertrag stand drin, insoweit war Adenauer noch klug, da stand drin, dass damit alle Forderungen abgegolten sind. Inzwischen haben wir 130 Milliarden gezahlt, ja? Also statt dieser 3 Milliarden. Das heißt, dieser Vertrag, das kann man im Brockhaus noch lesen, dass mit dieser Zahlung alles, also in einem alten Brockhaus in 50ern, dass mit dieser Zahlung alles abgegolten ist, aber es wird also immer wieder neue Forderungen gemacht und es wird immer wieder neu gezahlt. Also ein totaler Wahnsinn. Wir finanzieren letztlich Israel, wir finanzieren Israels Kriege, wir finanzieren letztlich auf der ganzen Welt die Aktivitäten des Judentums, weil vieles von dem, was dort ist, gar nicht ankommt. Also auch das, was da an Fonds gezahlt worden, Zwangsarbeiterfonds gezahlt worden, die 10 Milliarden, davon sind Bruchteile angekommen bei irgendwelchen Zwangsarbeitern. Das andere ist also versickert für allgemein jüdische Interessen und für Anwaltshonorare und ähnliche Dinge. Also das wird dann eingesetzt von Herrn Soros beispielsweise, um dann irgendwo orangene Revolutionen durchzuführen und dann also im amerikanischen Interesse hier oder da irgendwas umzuändern. Das alles sind Dinge, die letztendlich mit dieser Bußfertigkeit, mit dieser antideutschen Einstellung der Führenden zu tun haben. Aber es ist meine feste Überzeugung, dass das nicht dauern wird. Denn dieses System ist gegründet auf dem Wohlstand. Man hat also gesagt, wir haben dass diese Holocaust-Religion, die da eingeführt worden ist, die kommt natürlich beim Volk nicht an. Dem Volk hat man den Glauben genommen, es hat den Glauben an das eigene Volk verloren, es hat den Glauben verloren letztlich an die eigene Identität, aber man hat ihm keinen neuen Glauben gegeben. Einen Europaglauben haben sie auch nicht. Von Europa schwärmt also auch keiner. Diese Aufbruchszeit, die da in den 50er Jahren noch war, wo eine Zeitung noch Nation Europa hieß, heute heißt sie Nation und Europa. Ja, diese Zeit, die es also auch bei manchen jungen Menschen in Frankreich gab, die ist restlos vorbei. Der Egoismus, der von Frankreich, von Italien, von Großbritannien ausgegangen ist, hat gezeigt, dass es eigentlich nur einen überzeugenden Europäer gab, der immer die eigenen Interessen zurückgestellt hat, und das war der Deutsche. Alle anderen haben erstmal ihre eigenen Interessen vertreten, ob das Frau Thatcher gewesen ist, ob das Herr Sarkozy gewesen ist oder Berlusconi gewesen ist. Sie alle vertreten die Interessen ihres eigenen Landes. Und sie verdienen dafür Respekt und Anerkennung, das ist ganz klar, denn dafür sind sie gewählt worden von den Bürgern des eigenen Landes. Wir können sie dafür nicht kritisieren, dass also Sarkozy eine ganz bewusste französische Politik macht und versucht also den gesamten Airbus-Konzern nach Frankreich zu kriegen, so wie sie es mit der Pharmaindustrie mit Höchst schon gemacht haben, kassiert haben und dann zu einem französischen Konzern gemacht haben. Und wie sie es bei vielen anderen Dingen auch machen, bei den Rüstungswerken wollen sie es machen, sie wollen unsere U-Boot-Werke kriegen und so weiter, HDW. Alle diese Dinge, da kann ich die nicht kritisieren. Das ist also legitimes Recht eines jeden Staatsmannes, die Interessen des eigenen Landes und des eigenen Volkes zu vertreten. Ich muss unsere Regierungsmitglieder kritisieren, dass sie da keinen Widerstand dagegen setzen und dass sie das also letztlich immerhin anstellen und dann für europäische Dinge es machen. Das ist doch heller Irrsinn, wenn ich das jetzt vorstelle. Jetzt sind die Zahlungen, 25 Milliarden waren bisher schon bereitgestellt, jetzt sind die auf 50 Milliarden aufgestockt worden für andere europäische Länder innerhalb der EU und außerhalb der EU, also auch. Ukraine gehört noch nicht mal dazu. Aber wir fühlen uns jetzt verantwortlich, die EU verteilt jetzt also wieder Gelder, um dort also die Währung zu stützen und dort also unterstützend zu wirken, weil die pleite sind. Auch bei den baltischen Ländern ist das so, auch da gibt es die Schwierigkeiten. Und wir kommen dann also frisch, fröhlich dem Geld rein. Ja, und wer bezahlt es? Als das Allermeiste jedenfalls die Bundesrepublik bezahlt ist. Das ist doch geradezu ein Anreiz dazu, für Länder zu sagen, wir wirtschaften schlecht, wir überschulden uns, wir machen Schulden bis zum geht nicht mehr. Warum? Es kommt dann immer die liebe Frau Merkel, nicht? Tante Merkel kommt dann und zückt ihr Scheckbuch und bringt dann also uns schon die Gelder, die wir brauchen, um aus der Krise rauszukommen. Also absoluter Irrsinn, was hier für Geld verbraten wird, unendliche Summen für Dinge, die also wirklich überhaupt nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun haben mit unseren Interessen, das ist geradezu abenteuerlich. Und jeden Normalen würde man unter Vormundschaft stellen. Das ist also so. Der würde unter Vormundschaft gestellt, wer so ausgeht. Wenn ich das sehe, auch die Gelder, wie sie sonst ausgegeben werden, einmal werden sie fürs Ausland gegeben und hier im Lande werden sie für Banken gegeben. Für die notleidenden Banken, Unwort des Jahres, notleidenden Banken. Ja, wieso können Banken notleiden? Das ist also schon geradezu Irrsinn. Ja, und wenn man sagt, ja, man muss sie unterstützen, weil das Kreditwesen zusammenbricht, ja, was haben wir? Wir haben die Sparkassen, die sind gesund. Wir haben die Volks- und Raiffeisenbanken, das sind Genossenschaftsbanken, die sind auch gesund. Und wir haben Privatbanken und die kränkeln. Und dann sollen sie doch kaputt gehen, dann gehen sie halt pleite. Einlagesicherungsfonds ist da, bis zu 20.000 Euro sind die Sparbücher gesichert, aber dann lass die Deutsche Bank doch pleite gehen. 70% des Aktienkapitals gehört Ausländern, der sogenannten Deutschen Bank. Wenn sie pleite geht, brauchen wir also nicht mehr die Pension für Herrn Ackermann zu zahlen. Ne? Für den Herrn Ackermann, der also Schweizer ist, jüdischer Glaubenszugehörigkeit, wie Herr Arendt geschrieben hat in Israel, so, der seine 13 Millionen da verdient im Jahr. Derselbe Irrsinn ist mit der UBS in der Schweiz passiert. Die hat 19 Milliarden Franken in einem Jahr Verlust gemacht, kriegt 6 Milliarden Franken vom Schweizer Staat. Von diesen 6 Milliarden Franken haben sie erstmal 2,1 Milliarden Franken an Boni für die Chefs der UBS gezahlt. Das muss man sich mal vorstellen. Die erwirtschaften 19 Milliarden Verlust. Und normalerweise muss es ja ein Boni eben nur geben, wenn man Gewinn erwirtschaftet. Nein, aber das sind Verträge, die haben die Verträge so gemacht, sie kriegen ein Boni immer, egal ob sie Verlust oder Gewinn machen. Und dann betteln sie den Staat an und der Staat zahlt 6 Milliarden und von denen stecken sie erstmal 2 Milliarden in die eigene private Tasche. Also ein solcher Irrsinn, jeder kleine Handwerksmeister, wenn der beschissen wird von seinem Auftragsgeber, ja, wo der dann rummäkelt, unberechtigterweise, dass da also hier die Tür nicht ganz richtig ist und da sitzt ein Fenster angeblich schräg und dann zahlt er seine Gelder nicht und dann kommt er in Schwierigkeiten und dann geht er in Konkurs. Dem wird vom Staat nicht geholfen, obwohl er das Recht hätte, dass ihm geholfen wird, weil er da nur so einen Liquiditätsengpass hat und er nur 1-2 Jahre lang Prozess durchstehen müsste, bis er dann also gegen den Bauherrn gewonnen hat. Der kriegt nichts, ja, aber die Banken, die kriegen, damit sie weiterhin ihre Boni zahlen können. Ja, und die kriegen also nicht irgendwas, die kriegen 500 Milliarden. Ist ja herrlich. Ne? Die Hyperreal Estate hat 102 Milliarden schon gekriegt. Man muss sich den ganzen Irrsinn mal vorstellen. Die Hyperreal Estate war vor der Krise, vor der Bankenkrise, 7 Milliarden Euro wert. 7 Milliarden Euro. Heute ist sie noch nicht mal 100 Millionen mehr wert. Ja? Also weil der Kurs so abgesackt ist. Sie waren 7 Milliarden Euro wert vor der Krise. Sie hat jetzt schon 102 Milliarden Euro gekriegt. Als nächstes ist es so, dass das aber noch nicht ausreicht. Sie braucht noch 20 Milliarden und dann enteignet man noch die Eigentümer. Die kriegen dann also auch noch ein paar Millionen oder sowas, die da sind. Ich habe das Beispiel des Gebrauchtwagens. Einige werden es kennen, aber ich bringe es noch mal gerne. Wenn jemand also jetzt einen Gebrauchtwagen kauft, der 7.000 Euro wert ist und dann einen Unfall erlitten hat und nicht mehr richtig fährt, also repariert werden muss, ja? Und dann zahlt er für diesen Gebrauchtwagen statt 7.000 Euro, zahlt er 102.000 Euro, kriegt ihn dafür aber noch nicht mal als Eigentum, sondern muss dann noch Reparaturkosten zahlen und muss dann also den Eigentümer auch noch auszahlen. Er kriegt nur eine Option auf diesen Wagen, sodass ihn der Wagen insgesamt 140.000 Euro kosten wird, voraussichtlich. Ein Wagen, der wie gesagt mal 7.000 Euro wert war und jetzt noch viel weniger wert ist, der würde unter Pflegschaft gestellt werden. Früher hieß das Vormundschaft. Heute heißt das Pflegschaft, das heißt, er kriegt einen Pfleger. Es wird vom Amt jemand eingesetzt, der seine Vermögensinteressen wahrzunehmen hat, weil er offensichtlich nicht in der Lage ist, die Vermögensinteressen selbst wahrzunehmen. Wenn das jetzt also man nicht mit seinem Privatvermögen macht, sondern mit dem Staatsvermögen, also mit unser allen Vermögen, kann das natürlich nicht anders gehen. Und wenn es sich nicht nur um Tausende handelt, sondern um Milliarden handelt, wie es eben hier der Fall ist, dann gilt das umso mehr. Deswegen habe ich also auch den Antrag gestellt, Frau Merkel unter Pflegschaft zu stellen, beim zuständigen Amtsgericht Berlin-Mitte. Ich habe das also auch entsprechend begründet mit diesem Beispiel und also auch mit entsprechender Rechtsprechung, dass also dann, wenn also zu befürchten ist, dass noch mehr Geld ausgegeben wird, dass dann also rasch gehandelt werden muss. Ich habe beantragt, dass ohne ihre Anhörung Pfleger eingesetzt wird, weil die Gefahr so groß ist, dass sie weitere Milliarden dann also verschleudert. Sie hat ja auch schon angekündigt, sie werde das machen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, was aus diesem Verfahren wird. Die können ja das nicht einfach in Papierkorb schmeißen. Es ist also ein begründeter Antrag. Ich selbst habe auch ein rechtliches Interesse, weil es um meine Steuergelder bei der ganzen Angelegenheit geht. Und wenn ich dann einen vernünftigen Rechtspfleger finde, der schaltet einen Gutachter ein, in diesem Falle, und lässt Frau Merkel dann also entsprechend untersuchen. So, also vielleicht haben wir da ja von der PDS jemanden oder so, in Berlin sitzen die ja, der dann Spaß an dieser Angelegenheit hat und dann also Frau Merkel mal untersuchen lässt. Also wenn ihr irgendwo hört, dass also jetzt Frau Merkel begutachtet werden soll, dann wisst ihr, das ist also auf meinem Mist gewachsen. Der Punkt ist also wirklich, man kann das ja nur noch mit Humor ertragen, die ganze Geschichte, aber letztlich ist es ja Wahnsinn, weil dadurch unser ganzes Volk letztlich in die Zinsknechtschaft versklavt wird. Ja, wir haben bisher 1,5 Billionen Schulden schon gehabt und jetzt kommen noch 500 Milliarden dazu. Das heißt, wir sind dann bei 2 Billionen. Mal ebenso um 25% die Schuldenlast in einem Jahr erhöht. So geradezu irrwitzig, ja. Und das spielt alles jetzt gar keine Rolle mehr. Die sind jetzt in so einem richtigen Zahlenrausch drin. Das macht schon gar nichts mehr. 25 Milliarden auf 50 Milliarden hoch. Weil eben mal so eben verdoppelt. Vorher hatte man schon verdoppelt von 12,5 auf 25 Milliarden. Macht ja nichts. Spielt alles keine Rolle mehr. Das heißt also, man hat sich an eine Zahleninflation gewöhnt, die geradezu unglaublich ist, ja. Die Pendlerpauschale konnte nicht wieder eingeführt werden, obwohl jeder wusste, dass die verfassungswidrig war. Das war völlig klar. Ich fahre ja nicht zu meinem Vergnügen zur Arbeit. Ja? Dass ich das also nun als Hobby nehme und die ersten 20 Kilometer dann selbst bezahlen muss, weil es mein Hobby ist, dort zu arbeiten, das ist natürlich Quatsch. Ich kann das natürlich absetzen, genauso wie ich ein Buch absetzen kann. Was ich für die Arbeit brauche, kann ich natürlich auch die Fahrt zur Arbeit absetzen. Dass das verfassungswidrig war, was die gemacht hatten, war jedem klar. Und die CSU hat deswegen ja also auch schon vorher gesagt, lass uns das Gesetz zurücknehmen, bevor uns das Verfassungsgericht das um die Ohren haut. Ja? Nein, das ging nicht. Es waren die 2,6 Milliarden kostet. 2,6 Milliarden. Das Geld ist ja nicht da. Ja? Man hat das Geld nicht. Das Geld hat man nicht. Aber 500 Milliarden für die Banken, die hat man. Ja? Das ist so irrsinnig. Und es mag ja sein, dass der Sohn von Herrn Knobloch, Zentralratsvorsitzende, dass der also bei der Hypo Real Estate im Aufsichtsrat sitzt. Aber das darf ja nun kein Grund sein, jetzt also hier zu den etlichen Milliarden, die wir an Wiedergutmachung gegeben haben, nun noch zugunsten der Familie Knobloch einzugreifen und dann dafür zu sorgen, dass Herrn Knobloch Junior dann also seine Aufsichtsratstantiemen erhalten bleiben. Dann sollen sie noch anstellen beim Kanzleramt als Berater oder sowas, nicht? Oder als jüdischen Advisor oder wie auch immer man das nehmen kann, Supervisor oder wie auch immer, kann er ja angestellt werden. Das kommt immer noch billiger, als wenn die ganze Hypo Real Estate eben aufrechterhält. Ja? Das heißt also, wir haben also eine Politik, die absolute Wahnsinnspolitik ist. Anders kann man das gar nicht sagen. Es ist eben wirklich verrückt. Es bedeutet, es kann also nicht gut gehen. Das bedeutet also auch, wir haben ja auch die Krise schon so ein bisschen angesprochen, am ersten Tag unserer Tagung hier im Sonnabend. Es kann einfach nicht gut gehen. Es wird also zu erheblichen Einschnitten kommen, ganz egal wie das aussieht. Entweder Man erhöht die Steuerlast so hoch, dass die Leute dann gar nicht mehr wissen, wo sie können. Die Leistungsfähigen wandern dann alle aus. 160.000 Leistungsfähige wandern aus. Andere Leistungsfähige kommen nicht rein. Volksdeutsche, die also den Test bestanden haben, schon vor 4 Jahren, werden in Sibirien noch festgehalten, werden nicht reingelassen. Stattdessen kommen als Migranten herein irgendwelche Leute, die einfach nur Asyl brüllen. Ja, die lässt man dann also rein. Es wird geradezu verhindert, und zwar auch von der CDU verhindert, dass Volksdeutsche reinkommen, die hier wirklich vernünftige Arbeitsplätze sind. Die sind unterdurchschnittlich kriminell, die sind sehr schnell eingegliedert in den Arbeitsprozess, die sind sehr arbeitsam und sehr leistungsfähig, ganz anders als all diejenigen, die jetzt also aus Asien oder Afrika kommen. Und die werden ferngehalten. Stattdessen holt man die Heerscharen, also der Ausländer, herein. Die kosten natürlich nur. Die bringen uns nichts, die kosten uns nur. Die Leistungsfähigen wandern aus, 160.000 jedes Jahr, verlassen dieses Land, weil sie sagen, die Steuerlast wollen wir nicht mehr haben. Jetzt kann man die Steuern noch mehr erhöhen. Dann wandern nicht mehr 160.000 aus, dann wandern 250.000 oder 300.000 aus. So, das heißt, diejenigen, die sagen, nee, wir wollen das nicht mehr, diese ganzen Lasten hier tragen und immer mehr, das geht nicht mehr. Das heißt also, irgendwo kommt man dann an eine Grenze, wo man auch nicht mehr weitermachen kann mit der Steuerlast. Und dann gibt's die Möglichkeit, nur noch die dritte, dass man sagt, wir drucken Geld. So, und dann gibt es wieder die Inflation. Und wer ist dann wieder der Dumme? Nicht der, der Sachwerte hat, der Haus hat, der Grundbesitz hat, sondern derjenige, der ein kleines Sparbuch hat. Das heißt also, es wird wieder der kleine Mann letztlich enteignet. Der ist dann der Dumme, der mit seinem Sparbuch 10, 12, 15.000 Euro, die er dann drauf hat, das ist dann weg. Und der hat zwischenzeitlich auch nicht die Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen mit seinem Sparbuch. Dafür kann ich kein Haus kaufen. Das wird also nichts. Das ist zu wenig. Und der sitzt dann also in der Bedrulle, weil er sich sagen kann, ich kann letztlich mit dem Geld, was ich hier habe, gar nichts mehr machen. Ich kann es mir irgendwann nochmal einrahmen, an die Wand hängen. Ich habe es als Mahnung für meine Kinder, habe ich also so ein großes Bild gemacht, damit mit Scheinen drauf. Da sind 46 Milliarden Mark drin, in diesem Sache drin, also 10.000, das fängt an mit eine Rentenmark ist da, damit fängt es dann ja wieder an. Und dann sind da 10.000 Mark und 5.000 Mark und 100.000 Mark und dann übergedruckt 1 Million schon. Da hat man sich nicht mal mehr die Mühe gemacht, einen eigenen Schein zu drucken, dann hat man auf die 100.000 eine Million gedruckt. Und dann gibt's, ich glaube, mein höchstes 10 Milliarden, aber es gab noch höhere. Also die sind relativ selten. Also, und ich habe den ganzen Schwung mal für, ich weiß nicht, auf dem Flohmarkt für 50 Mark gekriegt. Dann habe ich gesagt, siehst du, 46 Milliarden Mark für 50 Mark irgendwann mal wieder gekauft. Das ganze Geld ist weg gewesen. Das auch deswegen, weil mein Urgroßvater, der hat sein gesamtes Vermögen in der Inflation 23 verloren. Hat er also auch sehr viel auf dem Sparbuch drauf, 23.000 Mark damals. Das war eine irrsinnige Summe, da hat er sich ein großes Mietshaus für kaufen können. Aber wie das immer so war, man dachte natürlich, man Sparbuch und Versorgung und so. Und er war bei der Eisenbahn gewesen, Schrankenwärter. Und also da war die Idee, so ein eigenes Vermögen und eigenes Haus zu machen, die war einfach gar nicht da. Die hatten eben ihr Geld auf dem Sparbuch. Und ich besitze gar nicht mal mehr ein Sparbuch. Also das hat sich bei mir so eingebrannt. Und ich habe kein Sparbuch. Das ist also einfach der Punkt, es nützt dann eben nichts. Man denkt, das ist alles sicher, es ist dann aber nicht mehr sicher, es ist irgendwo weg. Und man weiß eben nicht, was man damit machen kann. Wir haben gestern gehört, Gold und Silber, Rohstoffe sind also eine vernünftige Anlage, das ist sicherlich so. Gold ist immer durch die ganzen Krisenzeiten durchgegangen. Aber das ist auch das, was ich empfehlen würde für diejenigen, die jetzt also so letztlich nur kleines Sparbuch haben und sich nicht irgendwo einen Acker kaufen können. Ackerland ist auch immer gut. Da kann ich selbst von leben. Und wenn das ein Kleingarten ist oder sowas, ist das auch eine vernünftige Sache. Irgendwo, wo ich irgendwas selbst, irgendeine Scholle habe. Für uns, wir werden Notzeiten haben, wir werden Auseinandersetzungen haben bei unserem Volk. Aber man darf unser Volk eben auch nicht unterschätzen. Es ist sehr viel Kraft in unserem Volk drin. Das ist immer so gewesen. Es ist so, es gab, wenn wir die Weimarer Republik sehen, da gab es ähnlich entwürdigende Zustände. Da gab es dann eben auch Bücher, wo es hieß, die Soldaten des Ersten Weltkrieges sind auf dem Felde der Unehre gefallen, ja, wo sie verlästert wurden, wo sie geschmäht wurden, wo sie als Idioten dargestellt wurden, als Verbrecher dargestellt wurden. Genau dasselbe, wie wir das dann heute haben mit der Wehrmachtsausstellung von dem unsäglichen Remsma. Das heißt also, das gab es nach der Ersten. Es gab die Pornografie und den ganzen Dreck, den wir also heute haben, den gab es in der Weimarer Republik auch schon. Es gab dann diese Nackttänzerin Beker, die dann da rumzog und gefeiert worden ist von den ganzen Medien da, die dann nur so ein paar Bananenblätter sich umgehängt hatte. Und dieselbe Verfallssituation gab es also auch in der Weimarer Republik, genauso wie wir sie heute haben. Und es gab genauso etliche Deutsche, die gesagt haben, naja gut, mir geht's einigermaßen gut, was soll's, ich nehme das eben einfach mal so hin und ich mache da nicht mit, aber was soll's, lass die anderen noch machen. Und dann gab es die Weltwirtschaftskrise, auch ein Jubiläum dieses Jahres, 80 Jahre her, 2009. 1929, den Schwarzen Freitag, wo die Börsenkurse also ins Unermessliche fielen und dann fielen sie weiter und dann kamen die Bankenzusammenbrüche. Und jetzt die Bankenzusammenbrüche, die sind auch gekommen. In Amerika sind 26 Banken schon in diesem Jahr zusammengebrochen. Und wenn man die allergrößten, so AIG und Lehman Brothers, hat man kaputt gehen lassen, aber jetzt die Citibank müsste eigentlich auch kaputt gehen. Das ist ein Pennystock. Die hatte mal 25, 28 Dollar, war eine Aktie wert, jetzt ist eine Aktie unter einem Dollar wert. Also mal wieder ein bisschen hochgegangen, wieder ein bisschen runtergegangen. Das heißt, es ist ein Penny-Stock, hat nicht mal mehr einen Dollar wert, eine Aktie. Größte Bank der Welt gewesen und jetzt also an sich pleite. Und man überlegt, sie vom Staat zu übernehmen. Ja, aber die Schulden sind ja noch da. Dann wird werden die Schulden, die diese Bank hat und die Bankeigentümer dann, die Aktionäre zu tragen hätten, die werden dem gesamten Staat auferlegt. Das muss man sich mal klar machen. Das heißt also, letztlich ist es dann so, dass die Schulden nur verteilt werden auf alle. Von denjenigen, die also praktisch letztlich falsch investiert haben, in diese Banken investiert haben, wird es dann auf diejenigen, die mit dieser Bank vielleicht gar nichts zu tun haben wollten, umgelegt. Das ist bei der Hypo Real Estate so und das ist bei der Citibank so und bei allen anderen so. Und dann kann man... Ja, natürlich, man braucht sie einfach nur Konkurs gehen zu lassen. Dann ist Feierabend, dann ist das Ding nichts mehr wert und dann ist Ende. Und diejenigen, die dann also da investiert haben, die haben Pech gehabt. Und das wäre eigentlich gerecht. Wenn ich jetzt also mir meinetwegen ein Schrottauto kaufe und das geht kaputt, da kann ich auch nicht meinem Nachbar sagen, pass mal auf, ich habe hier einen Gebrauchtwagen gekauft und da ist jetzt der Motor kaputt gegangen. Ich möchte jetzt ganz gerne von dir so, ich mache eine Umlage, ich gehe in der Nachbarschaft rum und ihr bezahlt mir jetzt alle den Motor, ja? Ich habe mich ja leider verinvestiert. Also ihr habt zwar ein besseres Auto gekauft, aber jetzt seid mal solidarisch hier in der Nachbarschaft. Ne? Also nun repariert mir mal das Auto mit. Ja? Aber genau so macht man es heute. Genau das ist also letztendlich das Ziel, was hier heutzutage letztlich von den Herrschenden uns anersonnen wird. Wir sollen für diejenigen, die falsch investiert haben, sollen wir letztlich die Zeche zahlen. Und das geht nicht. Und da kann man auch nicht mit Solidarität kommen, weil das ist also so etwas, es geht an die Substanz eben. Es geht an unsere Substanz. Wir werden belastet mit den Zinsen, wir werden belastet mit höheren Abgaben, mit höheren Steuern oder mit geringeren Leistungen. Und dann werden Sie natürlich beim Kindergeld knapsen und dann werden Sie beim Familienlastenausgleich knapsen, immer da, wo noch nicht welche da sind. Bei den Rentnern können Sie nicht knapsen, weil die Rentner natürlich Wähler sind. Ja, die werden Sie noch so ein bisschen zufrieden halten, weil das ist inzwischen so eine Riesenbirne. Da sind so viele Wähler, dass man die also nicht verschrecken kann. Aber diejenigen, die noch nicht geboren sind, da kann man ansetzen und da wird man also drücken. Das wird also das Ziel sein. Das heißt, die Spirale nach unten geht dann noch weiter. Aber wie gesagt, unser Volk erträgt unendlich viel. Wenn man sich vorstellt, wie jetzt gestreikt wird in Frankreich oder wie in Italien oftmals gestreikt wird, wie die auf die Straße gehen, wenn dann Barrikaden gebaut werden oder ähnliches. Der Deutsche erträgt unendlich viel, auch von seiner Regierung erträgt er unendlich viel. Er erträgt also viel Schmutz und Schund und den Dreck in den Straßen. Er erträgt also auch diese Türkenbanden, die dann da frech praktisch die Deutschen von den Bürgersteigen jagen. Alle diese Dinge erträgt er, aber es wächst bei ihm. Es wächst so ganz langsam und ganz langsam und ganz langsam. Und irgendwann bricht das aus ihm raus. Ne? Dann zieht er los. Dann zieht er mit der Keule los. Dann ist der Furor Teutonicus da. Das hat schon Tacitus gesagt. Sie sind eigentlich ganz phlegmatisch. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Die sind so ganz friedlich und ganz ruhig. Und plötzlich, da bricht es aus ihnen heraus. Ne? So mit anderen Worten, sie sind von den Römern immer wieder gepiesackt worden. Und man sagt, naja, die kann ja gar nichts stören. Nicht? Da sitzt er nun auf seinem Bärenfell. Und dann kriegt er eine Frechheit nach dem anderen. Und dann wird ihm die Gans also aus dem Schuppen genommen. Und dann dies und jenes, guckt er sich alles an und so. Irgendwann ist dann Schluss. Irgendwann geht es zu weit. Und als also jetzt die Frauen und Kinder versklavt werden sollten bei den Friesen, da war dann bei denen Schluss, da haben sie einen Aufstand gemacht, obwohl sie so gut wie keine Waffen gehabt haben. Hier bei uns ist es so, dass unser System, ich habe das vorhin erwähnt, keinen Zusammenhalt hat. Ein Volk, was ein gesundes Nationalbewusstsein hat, das erträgt dann also auch mal schlechte Regierungszeiten, weil sie einfach stolz auf das Volk sind und weil sie sagen, wir sind irgendwo ja doch da oben repräsentiert, die machen zwar den einen oder anderen Fehler, aber das nehmen wir eben hin, wir sind eben das deutsche Volk und das ist halt unsere Regierung, wir sind konservativ, wir stehen dahinter, die Regierung ist von Gott eingesetzt, so ungefähr, das ist also so der Punkt. Macht der Wilhelm II. Mal einen Fehler gemacht haben, aber er ist unser von Gott eingesetzter Souverän. Das war die Auffassung. Aber nach 45 hat man eben eine ganz andere Auffassung gemacht. Hast du was, dann bist du was. Das heißt also, wenn du was hast, dann bist du was, dann zählst du was und nur dann zählst du was. Nicht, wenn du dich für Deutschland einsetzt, wenn du Idealist bist, wenn du charakterfest bist, dann bist du was. Nein, hast du was, dann bist du was. Das ist in der Wirtschaftswunderzeit genau die Parole gewesen. Es ging also darum, möglichst viel Reichtum, Wohlstand zu schaffen, sich irgendwo einen neueren Wagen, eine weitere Urlaubsreise zu gönnen. Das war also die Geschichte und wenn man das konnte, dann gehörte man dazu, dann war man angesehen, dann war man ein wohllöblicher Bürger dieser Bundesrepublik. Darauf sind sie getrimmt worden. Man wollte sie weghaben von der Nation. Man wollte überhaupt nicht, dass sie noch deutsch denken, dass sie deutsch fühlen. Das wollte man alles nicht. Man hat sie weggebracht, man wollte sie auf Europa dressieren, das hat nicht geklappt und dann hat man sie also auf den Wohlstand dressiert. Das bedeutet aber auch mit anderen Worten, in dem Moment, wo dieser Wohlstand nicht mehr gewährleistet wird, da fällt das Fundament dieser Republik. Ja? Diese Republik ist darauf gegründet, dass es jedem gut geht. In dem Moment, wo es ihnen nicht mehr gut geht, da fällt das wie ein Kartenhaus zusammen. Da ist das System als solches nicht mehr akzeptiert. Und die waren ganz entsetzt, dass also praktisch 60% der Deutschen systemablehnend sind. Die lehnen dieses System ab. 60%. Das ist mehr als die Hälfte. Das ist die absolute Mehrheit, lehnt das System Bundesrepublik ab. Und da hat man sich gewundert und gesagt, wie kann denn das überhaupt angehen? Ja, für mich war es überhaupt kein Wunder. Ich habe das schon vor 10 Jahren in Vorträgen gesagt. Ich habe gesagt, wenn es richtig mal kracht, wenn es die Wirtschaftskrise gibt und sie wird irgendwann kommen, dann ist es so, dass hier der Zusammenhalt und die Sympathie für diese Bundesrepublik schlagartig weg ist. Weil nämlich nur das der Kitt ist, der die Bundesrepublik zusammenhält, der Wohlstand. Und wenn der Wohlstand nicht mehr gewährleistet wird, das haben die oben immer versprochen, wir schaffen euch den Wohlstand, wir schaffen euch den Wohlstand. Wenn der plötzlich wegbricht, wenn der nicht mehr da ist, dann ist Feierabend. Dann sagt jemand, dieses Scheißsystem soll weg. Wir wollen ein anderes System haben, was das garantiert. Sei es PDS, sei es Nationalismus, Faschismus, ist uns völlig egal, es muss jedenfalls was anderes her. Hitler, und wenn er nur so ganz klein ist, ja, wie oft hört man das jetzt, ne? Wir bräuchten nur einen Hitler und auch nur so einen ganz kleinen. Das habe ich nicht in nationalen Kreisen gehört, die würden ja sagen, ganz großen brauchen wir. Aber das hört man in Stammtischen, das hört man in ganz normalen Stammtischen, das hört man also in Pommesbuden und so weiter. Da, wenn man da mal die Ohren aussperrt, und das sagen die auch nicht mir zuliebe, weil sie mich kennen, sondern so bekannt bin ich dann auch noch nicht, aber die sagen das also, das wird also so an den Stammtischen gesagt. So, das heißt, das ist die symbolische Keule. Das heißt also, es ist so einerseits, andererseits. Entweder es driftet nach links oder es driftet nach rechts. Und so ist es eben also auch früher gewesen, ist völlig klar. Solange es das die goldenen 20er Jahre, die ja auch nicht für alle sehr golden waren, gab, da hat die NSDAP nichts zu melden gehabt. 2,8% hat sie bei den Reichstagswahlen 1928 gehabt. 2,8%. Und 1930 war sie zweitstärkste Partei mit über 20%. Und dazwischen lag also die Weltwirtschaftskrise. So, ohne die Weltwirtschaftskrise hätte es das Dritte Reich nicht gegeben. Darüber muss man sich im Klaren sein. Noch so begnadete Redner wie Goebbels oder Hitler oder Strasser, die hätten das also praktisch nicht bewerkstelligt, so wie es dann bewerkstelligt worden ist. Das war die Weltwirtschaftskrise. Und genauso ist es jetzt auch heute so. Auch heute in der Weimarer Republik hat man sie von der Nation wegbringen wollen, hat man gesagt, es geht nur darum, um den Wohlstand. Hier heute hat man, in der Bundesrepublik hat man sie noch sehr viel längere Zeit nur auf Wohlstand getrimmt und weg von der Nation. Und wenn es den Wohlstand nicht mehr gibt, dann ist Feierabend. Dann war es das. Dann ist dieses System weg, blitzartig. Genauso wie die DDR zwar ganz groß ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert hat und ein paar Monate später war dann Feierabend, da war es weg, da war es aus, ist zusammengeknackt. Warum? Zunächst mal aus wirtschaftlichen Gründen, dann aber auch aus nationalen Gründen, was aufbrach. Und auch das ist in unserem Volk noch drin. Das ist ja die große Hoffnung, diese Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft, da waren plötzlich überall die deutschen Fahnen. Ja? Überall waren sie da und das brach einfach aus. Und das zeigt, dass das letztlich unter dem Deckel der Topf kocht. Ja? Das ist also so, dass da durfte man mal zeigen. Ja, und so wie einige Zeichen, zeichnen die anderen auch sofort. Und genauso ist es natürlich auch mit dem Nationalgefühl. In dem Moment, wo dann irgendwann mal die kritische Menge erreicht ist und irgendwelche sich hinstellen und sagen, ich bin national und bewusst national und radikal national, in dem Moment, wo die dann nicht mehr ausgegrenzt werden, sondern wenn andere sagen, ja, das ist ja eigentlich auch was Vernünftiges, dann ist das wie ein Erdrutsch. So wie das damals war, da sah man erst ein paar deutsche Fähnchen und dann plötzlich sah man sie überall. Und genauso ist es auch mit dem Nationalbewusstsein. Deswegen bin ich sicher, dass diese Krise uns aufpeitschen wird, unser Volk wirklich wachrütteln wird, unser verschlafenes und geduldiges und tolerantes Volk letztlich aufpeitschen wird und dazu bringen wird, dass es sich wieder auf sich selbst besinnt, dass es wiederum die eigenen Interessen in den Vordergrund stellt, dass es sagt, unser Volk, wir sind das Volk, wir wollen ein Volk sein, dass es sich auf das Volk besinnt und dann also wir das wieder bekommen, was alle guten Deutschen seit 1000 Jahren erstrebt haben, ein einiges freies, stolzes, selbstbewusstes deutsches Reich.